Es könnte gut sein, dass die dämmerigen Zwischenperioden einer Schöpfung obliegen, die von den hyperboreischen Siddhas in die Getriebe der großen höllischen Maschine der Atmung des Demiurgen eingeführt wurden, wie eine den Helden ihren hyperboreischen Viras, ihren Kriegern, übertragene Gelegenheit, um die Umkehrung der Entropie zu erreichen und die jehovitische Schöpfung umzuwandeln, so wie einen Ausweg zwischen den Windmühlenflügeln des Schicksals der ewigen Wiederkehr zu finden, zu einem nicht geträumten Traum, nicht einmal von den größten Utopisten, wie auch Nietzsche dachte. Es ist in diesen Yugas der Helden, in diesen Zwischenspielen, wenn ein Wind eines anderen Universums in der Galaxis weht, dass der Avatar kommt, um die eingeschlafenen Viras aufzuwecken, sie mit seinem Feuer anzustecken, sie wieder zu einem großartigen Kampf zu zwingen, versuchend die Mauern ihrer Gefängnisse zu sprengen, die Kameraden zu befreien und sie im Wirbelsturm eines Blitzkrieges zu leeren, im Verlieren zu gewinnen. Hier zu verlieren, um dort zu gewinnen. Nach dem Austritt durch die Tür der Venus in einen Vimana, durch die schwarze Sonne, durch einen schwarzen Brunnen zur ursprünglichen Heimat des grünen Strahls, zum ersten Hyperborea. Einmal besaß ich ein tibetanisches Mandala, das viele Jahrhunderte alt war. Dort, in einem schwierigen Labyrinth, befand sich der Ausgang. Doch dieser führte nicht nach draußen, sondern nach dem Inneren des Kreises, wie das Kreisen der Swastika Levogira. Durch schwierige, unwirtliche Gegenden, durch Gänge und enge Kanäle, wo manchmal ein meditierender Buddha saß oder der Meister Padma Sambhava, erreichte man endlich das Zentrum. Und dort stand ein Mensch. Es war der wiedergeborene absolute Mensch, der hyperboreische Riese, das war der Ausgang. Dagegen hat man im Lebenskreis, den auch ich hatte, seltsamerweise in seiner Mitte einen Keiler gemalt. Weil dieses Tier einem der vier Avatare des Satya-Yuga, das goldene Zeitalter oder erstes Zeitalter der Welt entspricht, und weil der gesamte Lebenskreis in den Leib eines enormen Dämons gemalt worden war, wird damit bestätigt, dass das goldene Zeitalter auch der demiurgischen Korruption entspricht. Sie ist in der zyklischen Atmung enthalten. Deshalb hat Poseidon im Satya-Yuga ein goldenes Band um das zweite polare Hyperborea geschlungen, die Festung der arischen Siddhas, und es unsichtbar, uneinnehmbar gemacht. Weder über See noch über Land wirst du den Weg finden, zu der Hyperborea führt. Pindaro. Der Keiler wurde das sinnbildliche Tier der Druiden. Könnte das bedeuten, dass diese die Wiederkehr des goldenen Zeitalters erstreben? Oder sie gebrauchen im Gegenteil ein Sinnbild des Demiurgen Jehova, eines seiner Symbole erhöhend? Wonach die wachen Viras, die Arier, die Hyperborea trachten, ist, aus der demiurgischen Schöpfung auszusteigen, aus allen Yugas, einschließlich des Satya-Yuga, das goldene Zeitalter, jenseits ihrer Archetypen hinauszugehen, die Schöpfung zu erlösen, sie dem Herrn der Finsternis zu entreißen und zu verwandeln. Das war auch das ersehnte Ziel der Minnesänger und der deutschen Romantiker, mit Novalis an der Spitze, mit ihrem magischen Idealismus, auch sie waren Hyperborea. Otto Rahn dachte, dass die Katharer Druiden waren, die zum Manichäismus übergetreten waren. Nach der Veröffentlichung von Das goldene Band, esoterischer Hitlerismus, wurden mir gewisse mysteriöse Entdeckungen vermittelt, die gerade von esoterischen Hitleristen gemacht worden waren. Sie enthüllten eine seltsame jüdische Unterwanderung der Druiden. Das Priorat von Zion sollte von diesen angeregt worden sein, verbunden mit dem weißen Verrat. Trotzdem hat Eamon de Valere, ein Kelte, Hitler bis zum Ende unterstützt. Die tibetanischen Archive sollen diese Information dem Ahnenerbe, dem spezialisierten Forschungsinstitut der SS, verspätet beschafft haben. Das englische Golden Dawn mit Verbindungen zur Thule-Gesellschaft in Deutschland soll von einigen verjudeten Druiden unterwandert gewesen sein. Die Mission von Rudolf Hess war also dazu verdammt, keinen Erfolg zu haben. Letztes Gespräch mit dem Meister. Und nun, was soll ich tun, Meister? Ich bin zurück in meiner Heimat, weil du mich darum gebeten hattest. Du sagtest, du bist Chilene. Dies ist dein Land, die Heimat deiner Seele. Hier sind deine Berge, deine Riesen, deine alten Träume. Hierher musst du zurückkehren. Was tust du, Meister? Warum bist du so abwesend? Ich bin in meinem letzten Kampf getreten. Ich erlebe die Todeserfahrung. Es kann mir niemand helfen. Ich fühle Gott im Körper, in meinen Knien. Doch er entflieht mir, verschwindet. Er kommt und geht. Es wachsen mir Flügel. Ich fühle, dass ich schon fliegen kann. Wirst du denn abreisen, Meister? Ja, ich reise sehr weit, in Gegenden, die noch weiter als die letzten Entfernungen hinter den Sternen sind. Ich werde den Weg der Götter gehen, Davayana. Wenn deine Stunde gekommen ist, versuche auch du diesen Weg zu gehen, dass du nicht den Weg der Väter nimmst, Pitriana, den der ewigen Wiederkehr. Ich kehre nicht zurück, ich werde aus dem Kreis der Kreise ausgeschieden sein, in einem niemals geträumten Traum, weder von den größten Pilgern der Sehnsucht, noch weiter als Devayana. Ich werde noch einsamer sein, Meister. Wie kann ich dich erreichen? Das ist schwer, doch ich verlasse dich nie. Versuche meiner würdig zu sein, würdig meiner Kriegerhand, sei ein Sohn des Lichtes der schwarzen Sonne. Was muss ich tun, Meister? Lasse nie den Degen los, folge dem Führer bis zum Ende. Hat er dir je gesagt, du solltest ihn verlassen? Ahme seine unbesiegbaren Willen nach, gebe dich seinem Ideal, seiner hyperboreischen Rasse, seinem Kampfe hin. Es ist der größte Mensch, der gekommen ist und der größte Mensch, der kommen wird. Hitler lebt, er muss wiederkommen. Chile, unser heiliges Land, wo er sich auch befindet, wird auf den tiefsten Punkt des Elends geraten und wird sich von da ab zu größeren Höhen erheben. Während der Führer und die Seinen bei uns sein werden, weil du und einige weitere dieses Land bei ihm sind, werden wir alle Katastrophen überleben. Du weißt, das ist eine magische Angelegenheit, keine politische. Was kann ich für dich tun, Meister? Nichts. Ich bin alleine in diesem Trance. Bleibe den Brahmanen treu bis zum Tode. Ich werde dir treu bis zum Tode bleiben. Segne mich, Meister. Ich verneigte mich und er legte seine Hand auf mein Haupt. Das Reich, das kommen wird, ist schon nicht mehr von dieser Welt, noch von dieser Sonne.